Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik erlaubt, bevor ich hier in den Ring steige, ganz kurz, auch wenn der Tag schon relativ weit fortgeschritten ist, dass ich den Müttern unter euch, die gerade hier dieser Welle lauschen, vielleicht alles Gute in der verbleibenden Zeit des Muttertags noch wünschen möchte. Wenn ich ehrlich bin, auch darüber hinaus. Große Begeisterung, wir haben es mehrfach heute schon gehört, im Fußball Ostwestfalen, Paderborn ist aufgestiegen, Erleichterung in Bielefeld, dazu eine kurze Verbeugung meinerseits vor der österreichischen Drag Queen Conchita Wurst. Das sind alles vergleichsweise positive Nachrichten und deshalb würde ich gerne beginnen mit einem Stück, das auch so feierliche Anfangssekunden hat. Da wurde nämlich ein Prozessionszug in Williamsburg, Brooklyn, New York, aufgenommen von dem dänischen Duo Master Lidell. Mit den beiden geht's los. 4. Ganz kurz zwischendurch, gerade verklungen, ist ein Titel aus dem neuen Album des Amerikaners Kishi Bashi, zu dem ich gleich vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr sage. Hier gehen wir auf einen längeren Trip, den Martin Dykers und Fortet inszeniert haben. Hier, Ladies and Gentlemen, das hier ist ein Track aus Großbritannien. Der Artist heißt Jello. Speed Trip ist seine EP. Das Label, da fällt vielleicht bei dem einen oder anderen der Groschen. Roska Kicks and Snares. Dahinter steckt besagter Roska, der schon immer so eine gewisse humorige Ader hatte, seit er selber auch Tracks macht. Und das geht nun schon einige Jahre zurück. Jello, Speed Trip. Ich möchte einen Titel spielen aus dem neuen Album von SPY. Oh, darkest shadow. Darkest shadow. Time. What if he could be the one that gets her? She looks away, she's pain.

I'm representing for the fans all across the world. Spitting rhymes to your mind as girls. Taking my time and I'll never let go of. No matter the season, I'm figure still. Representing for the fans all across the world. Spitting rhymes to your mind as girls. Taking my time and I'll never let go of. No matter the season, I'm figure still Noah. 1-3-4. An dieser Stelle mache ich mal einen ganz kleinen Break, nachdem ich hier doch eine Reihe von Tracks in einer Linie gespielt habe. Zuletzt ein Mann, der für sich den Anspruch erhebt, ich glaube, das war auch ganz gut zu hören, er wolle alle Fans rund um die Welt repräsentieren, beziehungsweise sich ihnen repräsentieren. I'm representing for the fans all across the world. Und das schafft er auch. Man denkt immer wieder bei insbesondere kontinentalen Rap-Künstlern, können die es machen außerhalb ihres eigenen Landes, als der Noah Kinn aus Finnland, den wir hier gerade gehört haben, Anfang des Jahres auf dem Eurosonic Festival in Groningen einen Auftritt hingelegt hat vor rappelvollem Club. Da hörte man hinterher so durch die ganze Nacht, egal wie man traf, ich selber habe diesen Auftritt verpasst, wirklich eine Superlative nach der anderen. Das Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, Now You See, ist nicht sein erstes, aber wohl das erste. Es erscheint noch in diesem Monat, das relativ gut zu bekommen sein wird. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es mit Noah Kinn und seinem brillanten Flow, seiner fantastischen, wie nennt man das, Double-Time-Technik, wenn er spielerisch gewissermaßen aus dem Stand das doppelte Tempo anschlägt, wie das Tempo eben des ihm vorgegebenen Beats. Ganz großartiger Mann. Davor habe ich Kate Tempest gespielt aus England mit Musik aus ihrem jetzt in dieser Woche erscheinenden Album, dieses heißt Everybody Down. Sie würde ich nicht als Rapperin im klassischen Sinne bezeichnen. Sie verlegt sich oft auf Spoken Word, auf sehr klagende, anklagende Wortschwelle und benutzt ungewöhnliche Musik, regelrechte Soundschwelle hier und da. Sehr neu sich das Ganze. Trotzdem oder gleichwohl ein sehr interessantes, ein eindringliches Album mit dem Titel Everybody Down, Kate Tempest. Was habe ich noch so gespielt in der letzten halben Stunde? Ich will mich hier gar nicht so lange aufhalten. Diesen Kishi Beshi, den Amerikaner, der eigentlich Violinist ist und sich als solcher zum Beispiel bei Bands wie Off Montreal oder auch an der Seite von Regina Spektor in der Vergangenheit verdingt hat, der aber, das zeigt sein neues Album einmal mehr, Light heißt es, neben der Violine auch den Blick für das ganze große Ganze. In seinem Fall sind das unfassbar euphorische Popsongs, zumindest weitgehend auf diesem Album, einen Blick dafür hat. Und von Martin Dykers im Verbund mit Fortet hoffe ich aus der Forgiveness EP, die ich gespielt habe, in dieser Nacht noch einen weiteren Titel anbieten zu können. SBY habe ich auch gespielt, den brasilianischen Drum and Bass Produzenten aus seinem Album Back to Basics, in dem eben gehörten Titel verstärkt mit René Levice und Total Science. Jetzt möchte ich weitermachen mit einem London Duo, The Kiwi Bee. We'll be right back. Hier kommt das britische Trio Fujiya and Miyagi. Meine Güte, da habe ich ja viel zu weit runtergefallen. Ich mache hier mal einen kurzen Break. Nachdem wir gerade eine Produzentin gehört haben, die in Amsterdam lebt, sie heißt Shinedoe, Illogical Directions, ist das neue Album, das jetzt in den nächsten Tagen herauskommen wird und das musikalisch sich zwischen ziemlich gut gemachten, uplifting, also zügigen Tracks im Bereich House, Techno, leicht New Wave beeinflusster Disco-Musik bewegt. Gute Kollabos, zum Beispiel eine auch mit Karin Dreyer, in Klammern The Knife oder auch Fever Ray, oder gerade gehört so ein bisschen im Grace Jones-Style Miss Bunty, die hier die Stimme dem Titel Circle of Life gegeben hat. Ich will nicht verhehlen, dass ich etwas enttäuscht bin von einem Trio, das immer so tut, als sei es in Wahrheit nur ein Duo mit der Namensgebung, nämlich Fujiya and Miyagi, ein Trio aus dem englischen Brighton, das jetzt sein neues Album vorgelegt hat, Artificial Sweeteners. Ich mag die Anfänge dieser Formation so unglaublich, weil sie damals echt gute, krautrockige Passagen eigentlich dominieren ließen. Mittlerweile ist mir das so ein bisschen zu unentschieden geworden und ich bin gezwungen, da gewissermaßen immer so die Rosinen aus dem Kuchen mir zu nehmen. Der Kuchen ist in diesem Fall das Album, aber auch bei tatsächlichen Kuchen neige ich dazu, das zu tun, sodass das für mich also keine gänzlich ungewohnte Tätigkeit ist. Einige Ausrufezeichen möchte ich noch hinterlassen, anlässlich des Titels des London-Duos The KVB, also KVB, den ich gespielt habe aus einer EP, die jetzt rauskommt, Out of Body. Die beiden sind ziemlich gut, spielen so Wall of Sound, dronige Musik, die eben mit mächtigen Keyboards versehen war, die aber im weiteren Verlauf dieser EP das Zepter eher wirklich massige Gitarren schwingen lässt. Und ich habe gelesen, dass The KVB vor nicht allzu langer Zeit mit einer wieder neu ins Leben gerufenen Band aus den 80er, 90er Jahren schwer auf Tour gewesen sind, von der bis heute nur die wenigsten wissen, wie diese Typen eigentlich genau aussehen. Loop war eine großartige Psychedelic Band in den späten 80er Jahren, deren Musiker nach meiner Erinnerung die Haare wirklich bei jeder Gelegenheit so vor dem Gesicht hängen hatten, dass auch die hartnäckigsten Fotografen, glaube ich, keine Fotos geschossen haben, wo man mal so ein bisschen sehen könnte, wer das überhaupt ist. Ich möchte etwas ganz anderes machen. Vor einigen Jahren bin ich so ein bisschen auf eine skandinavische Szene aufmerksam geworden, bei deren Musik man ständig das Gefühl hat, da passiert innerhalb der Tracks ein Unfall nach dem nächsten. Nichts ist am Ende womöglich so, wie es ursprünglich einmal geplant war. Eine unfassbar langsame Musik, in der sich uralt Vintage-Keyboards vergnügt die Hände reichen, aber meistens so, dass die besagten Hände sich nicht treffen, sondern so knapp aneinander vorbeigehen. Ich rede von einer Szene und von einem Style namens Squee und SKW-Doppel-E geschrieben. Ganz verantwortlich für diesen Style ist ein schwedisches Label namens Flockstar Dancehall, das jetzt eine neue Compilation mit insgesamt 20 neuen Titeln veröffentlichen wird. Museum of Future Sound, vierte Folge, also Volume 4. Und aus dieser Compilation möchte ich eine Squee-Hymne gewissermaßen spielen. Das ist die hier. Thank you. Live 4. Slow Dancing war die Devise der letzten Minuten eben. Zunächst hatten wir einen Beitrag aus dem Flockstar Dancehall Sampler gehört und abgeschlossen habe ich das Ganze mit einem Titel des amerikanisch-französisch-portugiesischen Duos. Meine Güte, ich wusste jetzt im Moment nicht, wie ich es besser formulieren sollte, denn zwei Produzenten, der eine ein Amerikaner, der zweite einer mit französisch portugiesischem Hintergrund. Trotzdem nur zwei. The Ghosts Are Dancing ist die EP des Duos Molo, aus dem ich eben einen von insgesamt drei Titeln gespielt habe, nämlich Glisten. Ich möchte weitermachen mit einem Track aus dem neuen Album von Brian Eno und Carl Haidt, letzterer ehemals Underworld, dadurch vermutlich am ehesten bekannt, die Zusammenarbeit dieser beiden, die auf einigen Zufällen beruht und nicht zuletzt Brian Eno veranlasst hat, einige Stücke aufzugreifen, die da so herumlagen, angefangene, mit denen er nicht genau wusste, was da jemals raus werden würde, aber Haidt hat ihn wohl ermutigt, das nicht in einer Art Laissez-faire-Politik ausarten zu lassen, sondern beide haben sich so hochgeschaukelt, dass sehr kompakte und fokussierte Tracks herausgekommen sind, 9 an der Zahl. Mir ist das Album sehr kurzfristig zugespielt worden. Ich konnte heute wirklich nur so einmal drüber rutschen, aber auf Anhieb gefällt es mir ausgesprochen gut. Someday World heißt es, Brian Eno und Carl Haidt. Mal. Live 4. Ganz kurz, was haben wir gehört hier in den letzten Minuten? Gerade verklungen ist Cosmic Disco, wenn man es will, aus China von der Gruppe Nova Heart, zu der ich gleich noch ein, zwei Sätze mehr sage. Davor habe ich inspiriert durch die weiblichen Vokal-Drops, die wir auch bereits bei Carl Hyde und Brian Eno hörten, einen etwas älteren Titel gespielt, 16 Jahre, ich habe nochmal nachgeschaut, ist der alt, von der deutschen Gruppe Kante, die damals 1998 eine ganze Reihe ihrer Tracks hat remixen lassen, darunter auch den eben gehörten Tourisma von dem Hamburger Produzenten Tobias Levin. Kannte das fragliche Album mit dem Titel Redirections. Und an die gerade gehörte Nummer bin ich durch einen blanken Zufall gekommen. Nicht, dass ich in den vergangenen Tagen in Peking, wo die Gruppe Nova Heart nämlich herkommt, gewesen wäre. Nein, ich habe auf dem bereits am letzten Sonntag angesprochenen Spot-Festival in Aarhus in Dänemark in einem Hinterhof in der Vestergade bei Dosenbier und Würstchen einen Typen getroffen, den ich Jahre, ich muss schätzen, etwa 5-6 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Früher turnte er gelegentlich durch Clubs, insbesondere in Köln. Wir kannten uns, da stand er nun wieder. Und jemand fragte ihn, wo er herkomme, und er sagte, ohne mit der Wimper zu zucken, Peking. Sein Name ist Philipp, er hat eben eine chinesische Freundin und die wiederum, Helen Feng, ist Sängerin der gerade gehörten Nova Heart. Philipp ist mit ihr, die auch einige Jahre in den USA gelebt hat, eben nach Peking gegangen, lebt da als Booker, hat Hot Chip schon rübergeholt, Brand, Brauer, Frick, einige mehr, und versucht sich am Management auch von Nova Heart, die ehemals The Pet Conspiracy sich genannt haben. Zumindest war Helen Feng die Sängerin dieser Vorläuferband und hat mit dieser Gruppe auch mal in einem Kölner Club namens Studio 672 gespielt. Ich entsinne mich, dass in der Zugabe sogar von der Gruppe ein Lied von Modern Talking, ich meine, es wäre Cherry Cherry Lady gewesen, gespielt worden sei, und die Begeisterung in dem Laden kannte keine Grenzen. Von Modern Talking hin zu Susanne Blech ist ein Weg, den ich weder in Zentimetern, Metern, Liter oder Kilogramm hier angeben könnte, wie überhaupt die Gruppe Susanne Blech sehr schwer fassbar ist, denn kaum hat sie einem eine Liedzeile gewissermaßen um die Ohren gehauen, man brütet darüber, dann kommt sie schon mit einer neuen Attacke aus einer völlig neuen Richtung. Verantwortlich für die Texte größtenteils auch auf dem neuen Album, das da heißt Welt verhindern, ist der Kopf der Gruppe Timon Kalater. Susanne Blech werden am kommenden Freitag, das ist der 16. Mai, ihre Record-Release-Party geben im Bochumer Club Rotunde. Sie werden verstärkt unter anderem von Solar Plexus, von Matt Green, von George Clooney und einigen anderen mehr. Das wird bestimmt eine tolle Party. Und ich möchte natürlich jetzt hergehen und aus diesem Tracklisting hier, da hat man die Qual der Wahl, Welt verhindern, den Titeltrack, Das Geld, Die Katzen von Beate Zschäpe oder so etwas wie ein offener Brief an die liebe neue Deutsche Welle. Den würde ich gerne spielen. Susanne Blech. Liebe neue Deutsche Welle, Höhepunkt der müden Gags. 99 Luftballons am Horizont als Düsenjets. Wenn ich von dir träumen soll, dann bring die Elefanten mit. Meine Herzen tanzen nie, selbst wenn es Grund zum Tanzen gibt. Jemand traurig ist, sind alle trotzdem ganz allein, auch wenn ihr sagt, das glaube ich nicht. Neue Standards sind zu viele, besser wenn man meine hat. Wer bezahlt die Komplimente? Wer bezahlt hier eine Stadt? Du mit deiner Jugend, ihr mit eurem Fleiß. Wie oft soll ich lügen, bis ihr es begreift? Du mit Weiß, weiß, weiß, von allem ist ja quasi nichts. Jesus Christus will nichts ändern, sicher ist er Darwinist. Prominenter Irrtum bleibt, wenn man nochmal auf Anfang setzt. Liebe neue deutsche Welle, wer bestimmt den Standard jetzt? Du mit deiner neue deutsche Welle, sag mir, wie mein Herzen bricht. Immer wenn ich weinen soll, verlang ich für die Schmerzen Gift. Da alles nun zu Ende geht, frag nicht, ob man noch tanzen kann. Jedes große Missverständnis fängt mit der Romantik an. Du mit deiner

134, was für ein düsteres Monster vom britischen Produzenten. Ich hätte fast Drum and Bass gesagt, aber dieser Mann hat inzwischen auch auf anderen Parketts höchste Ansprüche erfüllt. Zuletzt habe ich noch einen fast lupenreinen Techno-Track von ihm gespielt. Die Rede ist von Dee Bridge. Untorn ist ein neuer Titel von ihm. Musik kaufen im Netz. Es gibt einen britischen Anbieter, Surus, C-O-U-K, bei dem ich gelegentlich zuschlage. Und dieser Anbieter, ich weiß im Moment nicht, ob außer ihm noch anderswo dieser Titel zu bekommen ist, der jedenfalls bietet dieses neue Dee Bridge-Werk als freien Download an. Untorn von Dee Bridge. Davor habe ich eine Nummer gespielt, die mit einer traurigen Nachricht verbunden sein muss. Alex Paris, auch ein Drum-and-Bass-Produzent, geht auf seiner neuen EP You her und betritt eher experimentelles Eis, was ihm recht gut gelingt. Einige Tracks von den insgesamt vieren sind in der sogenannten Halftime produziert, so wie Dee Bridge das auch macht, dass man also das Gefühl subjektiv hat, einen unfassbar langsamen Titel zu hören, der wahrhaftig aber trotz seiner Auslassungen eben auf dem traditionellen Drum-and-Bass-Parkett von 170 Beats pro Minuten läuft. Bei einer Gelegenheit, und die habe ich gespielt, lässt Alex Paris sich mit dem Amerikaner DJ Rashid ein. Ein Footwork-artiger Titel, Make It Worth, den ich gespielt habe aus dieser UEP, verbunden damit die traurige Nachricht, dass jener DJ Rashid in den letzten Tagen des Aprils bereits tot in seiner Wohnung in Chicago, im Westen von Chicago, von einem Freund gefunden worden ist, im Alter von 34 Jahren verstorben, wie es heißt, an einer Überdosis von Drogen. So viel mal dazu. Hier kommt ein Titel aus dem neuen Album der schwedischen Formation Little Dragon. Lifting your soul for a few seconds, be someone new. Blow up the bridge and into the moon. A long clock ring. Was it your deadly? Coffee's cold by now, but Hier. Ganz kurz noch zu den gerade gehörten Titeln. Gerade verklungen ist eine Zusammenarbeit zwischen einem israelischen Produzenten, Bunny on Acid, und dem amerikanischen großartigen Sänger Amp Fiddler aus Detroit, nachzuhören auf Are You a Rainbow, der EP von Bunny on Acid. Dieser Amp Fiddler hat schon mit George Clinton in dessen Band Parliament gespielt. Er hat mit Garage Bands aus Detroit, mit den Dirt Bombs gespielt. Er ist gewissermaßen die Spinne im Netz, auch wenn ich persönlich jetzt lange von ihm nichts mehr gehört habe und mich umso mehr freue, Amp Fiddler mal wieder spielen zu können. Davor ein Amerikaner, der wie die eben gehörte Nummer auch deutlich UK Bass und Garage beeinflusst, zumindest teilweise auf seinem neuen Album sich zeigt. Worthy kommt aus San Francisco und Disbehave versammelt insgesamt 15 Tracks, von denen mir rund die Hälfte richtig gut gefällt. Während ich das erzähle, kommt hier Musik aus Düsseldorf von Detlef Weinrich, der ein Viertel der Düsseldorfer Band Kreidler ist, aber eben auch seit geraumer Zeit als Toulouse Low Tracks oft sehr geräuschvolle, schwer rhythmische Tracks veröffentlicht, wie zum Beispiel diesen im Hintergrund, der heißt Vineland und befindet sich auf einer EP, die in diesem Monat noch herauskommen wird. Same Title, also Toulouse Low Tracks. Thank you. Live 4. Ich möchte gerne nachtragen. Ich hatte eben noch einen Titel der amerikanischen Band Tortoise gespielt. Irgendwie laufen bei mir immer so im Abstand von 4-5 Monaten die Wege in Richtung dieser enorm langlebigen und letztlich auch vielseitigen Band, die ehemals den Begriff Post-Rock wohl entscheidend mitgeprägt hat. Beacons of Ancestorship ist eins meiner liebsten Alben, einige Jahre alt schon, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Es geht weiter mit Robots Don't Sleep, dem Berliner Projekt um und mit Robert Koch, Mira, das aktuelle Album, aus dem ich letzte Woche einen Titel gespielt habe. Parallel dazu, also Non-Album-Tracks, tauchen nun einige Remixe auf, darunter einer von Synchro. To the floor, your pretty voice is hoarse, and you can't take no more. I love the way that you say my name, like you're in pain, but it's just a game. And I'm with it, crawling on all fours, like the animals. We can do it on the bed or get down on the floor. I'm hurting for you, baby. Tonight. 1Live 4, großartiger Track, den ich da gerade gespielt habe, ohne hier jetzt in Eigenwerbung, so war das gar nicht gemeint, zu verfallen, aber ich hatte ihn zuletzt schon hier mal gespielt. Adolescent heißt der Produzent, der für diese wunderbar träge, rollende R&B-Electronic-Ballade verantwortlich ist. KTV heißt die, findet sich auf Golden Halls, seiner EP. Ich erzähle das, während ich zum insgesamt zweiten Mal in dieser Nacht Martin Dijkers hier ins Spiel bringen möchte mit einem Titel aus seiner EP. Hier kommt Forgiveness Step 3. Thank you. Ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kleinen Break. Mir ist gerade, während ich so wirklich total versonnen zum wiederholt mal zugehört habe, aufgefallen, dass ich vielleicht nicht ständig immer nur von Martin sprechen sollte. Am Ende glauben Leute noch, das sei mein Nachbar oder irgendwas in der Art. Irgendwie ein mega Vertrauter. So ist es nicht. Dieser Künstler nennt sich schlicht und ergreifend Martin, schreibt allerdings, also um zumindest noch so einen Rest von Exklusivität oder Ungewöhnlichkeit in diesem Namenssuch zu haben, das vermutete I als Y. Martin Dijkers kommt aus den Niederlanden, lebt nun seit einigen Jahren bereits in den USA, steht kurz vor der Veröffentlichung seines insgesamt dritten Albums, das für den Juni anvisiert ist, und legte los vor geschätzt 7-8 Jahren, als das mit Dubstep noch voll im Gange war, mit dem ursprünglichen Dubstep und seine Musik Soul, hausig, sehr starke Dubstep-Einflüsse damals noch aufwies, bevor er dann stärker in House Techno Gefilde driftete, sehr roh, wollte ich sagen, raw meine ich eigentlich, und auf seiner neuen EP Forgiveness, aus der ich jetzt heute Nacht zwei Titel gespielt habe, da hat er zusammengearbeitet mit dem Briten Fortet, Kieran, Hepton. Insgesamt 3 Titel sind herausgekommen auf dieser Forgiveness EP. Ich möchte weitermachen mit etwas gedämpfteren, smootheren Klängen. Und da gibt es eine Frau, die in Schweden aufgewachsen ist, seit Jahren allerdings in England lebt, hochgelobt von vielen Medien, auch hier schon des Öfteren gespielt, so oft es eben möglich war. Denn ihr Debütalbum erscheint erst jetzt. Wir reden also, wenn die Vergangenheit gemeint ist, von einzelnen Tracks, von kleineren Veröffentlichungen, EPs, Ähnlichem. Die Rede ist von der wunderbaren Fatima, die jetzt ihr Album auf dem kleinen Iglo-Label veröffentlicht mit dem Titel Yellow Memories. Nachzuhören dort ist wunderbarer Soul, der vielleicht hier und da so ein bisschen auf der Strecke weiterzudenken ist, die Erykah Badu und andere in der Vergangenheit inszeniert haben. An ihrer Seite hat sie verschiedene sogenannte Beatmaker, Floating Points. Sie hatte Damn Funk, also richtig gute Leute in der Vergangenheit an ihrer Seite. Und ich möchte einen Titel spielen aus diesem Album, der heißt Biggest Joke of All. Hier ist Fatima. Noch einmal der Albumtitel. Es ist wirklich eine echte Empfehlung meinerseits. Yellow Memories. Fatima. Girl up there to me. Thank you. Tell me why you had to come so late. I've been needing you. I finally can hear the words we spoke for so long. I wonder if it could be fate. Cause I want you, yeah. But life is messing with us, and we fade, hey. You smell my hair, you close your eyes, and you pull me closer again. Somehow this don't feel real, I need to pinch myself. Cause anyway, another year or two till I see you again. I want you for my own, to me your royalty. Why is life so hard sometimes? I feel a bad weather, I'm so torn and naked deep inside. Hey, and do you mean what you said last night? Or was it just one of those in the moment things you say when you had to mount the dragon? Oh, yeah. We'll be right back. but you were always up to something. Always had a running. I gotta think those days are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Ganz kurz einige Bemerkungen zu den Titeln, die ich hier gespielt habe. Herausgekommen sind wir gewissermaßen bei den amerikanischen The Black Keys, die jetzt am Wochenende ihr neues Album Turn Blue veröffentlicht haben und die insbesondere unter der Regie ja nicht zum ersten Mal von Brian Burton, besser vielleicht bekannt als DJ Danger Mouse oder auch als eine Hälfte von Gnarls Barkley bzw. den Broken Bells, die insbesondere unter der Regie von ihm, eben von Brian Burton, stilistisch in den letzten Jahren sich ja enorm geöffnet haben. Das ist ja nicht mehr die Blues-Rock-Band, das Blues-Rock-Duo, das da so garage-artig rohe Kost einen Titel nach dem anderen rauswirft, sondern da haben sich viele Zwischentöne in die Songs hereingeschlichen und die bisweilen auch etwas länger gemacht. Zwar spielen die Black Keys in diesem Sommer auf dem Hurricane Festival in Schesel und damit auf einem Rockfestival. Man könnte sie aber zumindest mit einem kleinen Ausschnitt ihres Repertoires auch in einer benachbarten Disco locker auftreten lassen. Und irgendwie gibt es Passagen im Albumopener, den ich hier gerade gespielt habe, die mich so ein bisschen an das Meisterwerk des französischen Duos R erinnert haben. Moon Safari aus dem Jahr 98, aus dem ich Musik gespielt habe. Gewissermaßen sollte das auch so versuchsweise ein Bindeglied sein zu dem Titel vorher, den ich gespielt habe. Ein Album, das, ich habe ein bisschen in Presseartikeln gestöbert, insbesondere in England, auf unheimlich hohe Resonanz stößt. Es stammt von einem gewissen Mark Barrett, der inzwischen auf Ibiza lebt, den es zuvor eine Zeit lang nach Uruguay verschlagen hatte, wo er ein Label auch ins Leben gerufen hat, International Feel, der zuvor in England schon bis zurück in die 90er Jahre eine Reihe von Sachen auf seinem Kerbholz festhalten konnte. Ich meine zu wissen, dass er in den 90er Jahren als Future Loop Foundation sich bisweilen auch dem Genre Drum and Bass sogar verschrieben hat, um jetzt als Mark Barrett und als solchen habe ich ihn gespielt mit seinem Album Sketches from an Island, gemeint ist mit dem Island natürlich Ibiza, eine wunderbare balearische Platte veröffentlicht zu haben, die so gar nichts mit den kitschigen Postkarten, Sounds und Motiven zu tun hat, die man gemeinhin als Compilation von der Insel in den letzten Jahren bekommen hat. Das ist ein ganz großartiges Album mit vielen Zwischentönen, schlauen Tricks, so leicht psychedelisch verwaschenen Sounds. Sketches from an Island, Mark Barrett, Air, Black Keys. Weitermachen möchte ich mit einer griechischen Band. Und da muss ich, bevor ich sie spiele, ja doch noch mal einhaken und auf den Eurovision Song Contest zu sprechen kommen, bei dem ja gestern dann zum Ende hin wirklich alles klar war, insbesondere was den Siegertitel von Conchita Wurst aus Österreich betrifft. Ein sensationell hohes Ergebnis, ich glaube das viert- oder fünfthöchste in der Geschichte des Contests insgesamt. Aber einen Tag später, da fallen so die Fußnoten auf und man fragt sich, was ist da los? Zumal vor dem Hintergrund, jeder weiß das, dass Politik gerade bei der Bewertung nicht ganz außen vor bleibt. Traditionell ist das so. Und einige Leute fragen sich heute sehr bang, warum die Griechen den Russen 10 Punkte gegeben haben. Wollen die aus dem Euro raus? Könnte man jetzt spekulieren und gewissermaßen so einen Vorposten, ich will das hier gar nicht weiter spekulativ treiben, denn da würde ich mir vermutlich verdammt die Finger verbrennen. Also lasse ich die Frage einfach mal so unbeantwortet stehen und komme zu einer griechischen Größe, mit der wir hier an dieser Stelle vielleicht wesentlich mehr anfangen können. Das ist eine vorzügliche Band, die sich aus ihrem Krautrock Kontext mit dem neuen Album so ein bisschen gelöst hat. Marginalia heißt das. Die Rede ist von der griechischen Band Baby Guru und den Titeltrack des Albums, genau den möchte ich spielen. And love.